Sie hören Schlagobers FM. Die cremigsten Beats und die fettigsten Tracks. Wir haben die Tracks von morgen schon gestern. Ich liebe Schlagobers FM. Ihr seid der geilste Sender. Bleibt frisch jung. Super, wie toll und abwechslungsreich Schlagobers FM ist. Einfach super cremig. Ich find's einfach gut. Your favorite Austrian music station. Hi, this is Brad Pitt, and you're listening to Schlagobers FM. Billy Eilish here. Just wanted to say that I love Schlagobers FM. Keep it up, da. Ja, hallo, ich bin ja der Hausmeister und ich habe hier eben den Boden gewischt. Und heute Schlagobers FM am Sonntag. Stell dich auf die folgenden Shows ein: Funky Fred's Music Friday, Spazzin' Out with Noisy Niels. Hi, ich bin Niels. Und die Pop-Parade mit Paul Partpisser. I'm in love with your body. Und jetzt auf Schlagobers FM Beats, frisch aus der Kühltruhe. Zieht euch schon mal warm an, Leute. Bleibt cool mit DJ Close the Blinds in the Mix.